Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Episode 2: Wetterdatensammlung und Wetterbericht. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. In dieser Episode geht es ums Wetter. Wir waren am 5. August 2008 beim Deutschen Wetterdienst in Stuttgart, Wetterstation Schnarrenberg, und haben uns dort erkundigt über Wetterdaten, Messungen, über Wetterballone, über die Erstellung des Wetterberichts. Wir haben uns dort unterhalten mit Michael Gutwein, seines Zeichens verantwortlich für das Messnetz in Baden-Württemberg und außerdem Pressesprecher. Mein Name ist Michael Gutwein, bin hier beschäftigt beim Deutschen Wetterdienst in Stuttgart, bin seit 29 Jahren mit dabei, bin tätig hier in der regionalen Messnetzgruppe in Stuttgart, bin somit für das Messnetz in Baden-Württemberg zuständig, für unser Bundesland, und bin zugleich noch Pressesprecher für unser Bundesland Baden-Württemberg. Der Rest der Episode ist folgendermaßen organisiert. Im ersten Teil reden wir über die verschiedenen Sensoren, über die verschiedenen Wetterdaten-Messgeräte, den sogenannten Klimagarten. Im zweiten Teil werden wir uns dann dem Wetterballonstart widmen und im Teil 3 erläutert Michael Gutwein einige Hintergründe über den DWD, die Wetterberichterstellung und ein kleines bisschen über Klimaveränderung. Viel Spaß mit der Episode. Weltweit werden ja jeden Tag eine ganze Reihe, hunderte, tausende Wetterberichte und andere meteorologische Beobachtungen erstellt und veröffentlicht. Da ist es kaum vorstellbar, dass das alles noch von Hand passiert. AMDA, automatische meteorologische Datenerfassungsanlage. Bei uns in Stuttgart gibt es keine Menschen mehr. Das heißt, alle meteorologischen Parameter werden mit Sensorik gemessen. Wir haben uns dann jedes der automatisierten Messgeräte einzeln angeschaut und beginnen hier mit der Temperatur- und Luftfeuchtemessung. Früher gab es da diese weiße Wetterhütten, die jeder kennt, ja, mit den Doppellamellen gut durchlüftet. Das ist beim Wetterdienst bis auf Bergstationen in Stötten zum Beispiel, Böhmerkirch oben, oder da haben wir noch eine Wetterhütte stehen, oder auf dem Feldberg oder auch in Freudenstadt. Ansonsten gibt es hier diese Gestelle, sie heißen richtig LAM 630, ja, wo die Temperatur und die Feuchte nach wie vor in 2 Meter über Grund gemessen wird. Wir haben da eine Doppelsensorik von Temperatur und Luftfeuchtigkeit versehen mit einem Strahlungsschutz, weil das ganze Messfeld, das kann man vielleicht auch mal sagen, muss die Möglichkeit haben, dass es der ganze Tag über, falls die Sonne scheint, besonnt wird. Ja, deswegen steht alles auch frei, hindernisfrei. Das wäre natürlich bei Feuchte und Temperatur der größte Feind, weil wir wollen die Temperatur ja im Schatten messen. Deswegen hat man einen Strahlungsschutz drüber gemacht hier, diese umgedrehten Untertassen. Auf der anderen Seite könnte man jetzt sagen, gerade im Sommer gibt es Stauwärme, wäre richtig. Aber wenn man ein bisschen hinhört, dann hört man da einen Ventilator. Die Luft wird zirkuliert, wird praktisch immer ausgetauscht und entspricht der Umgebungsluft. Und somit haben wir also wirklich auf Zehntel genau die Messwerte. Die Luftfeuchte kann ja auf 2 verschiedene Arten gemessen werden. Zum einen die absolute und zum anderen die relative Feuchte. Die absolute Feuchte bezeichnet dabei die absolute Menge an Wasser pro Volumen Luft, also zum Beispiel 50 Gramm pro Kubikmeter. Bei einer gegebenen Temperatur kann Luft eine bestimmte Menge an Wasser aufnehmen, bevor das Wasser ausfällt und kondensiert und damit Niederschlag oder Wolken bildet. Und diese Menge nennt man 100% Luftfeuchte. Das heißt, wenn zum Beispiel bei einer bestimmten Temperatur die Luft maximal 20 Gramm pro Kubikmeter aufnehmen kann und sie enthält 10 Gramm pro Kubikmeter, haben wir 50% Luftfeuchte. Wenn man also ein Luftpaket bei 20 Grad mit 50% Luftfeuchte hernimmt und abkühlt, dann wird irgendwann die maximal mögliche Wassermenge dementsprechend, was tatsächlich drin ist. Wir erreichen 100% Luftfeuchte, das Wasser kondensiert. Die Temperatur, bei der dies stattfindet, nennt man den Taupunkt. Das ist wichtig zur Berechnung der Wolkenuntergrenze, denn aufsteigende warme Luft kühlt sich beim Aufsteigen ab, weil sie sich ausdehnt. Und wenn sie dann während des Aufstiegs irgendwann die Temperatur erreicht, die 100% Luftfeuchte entspricht, also den Taupunkt, dann bilden sich in dieser Höhe Wolken. Der Deutsche Wetterdienst misst auch die Temperaturen direkt über dem Boden und im Boden zur Vorhersage von Glatteisbildung und für agrartechnische Zwecke. Was wir auch noch messen, in diesem Erdbodenmessfeld, das muss eine unbewachsene Fläche sein, darf nichts betoniert sein oder auch kein Gras, nicht mal Unkraut ist erwünscht, messen wir die Temperatur mit einem Sensor in 5 cm über Grund. Das ist eine ganz wichtige Temperaturgröße für die Agrarmetrologie zum Beispiel, also für Landwirte, für Förstereien, für Aufzuchtsbetriebe, Aussaatbetriebe im Frühjahr. Aber auch für unser Warnmanagement. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Es ist Dezember, es hat geregnet, Temperatur 4 Grad in 2 Meter Höhe. Die Wolken gehen weg. Was passiert? Es überfriert sofort am Erdboden. Und wenn diese Temperatur unter 4 Grad geht am Erdboden, dann werden zum Beispiel Straßenbaumeistereien, wo im Warnmanagement des DWDs aufgenommen sind, sofort gewarnt. Und deswegen kommt es auch mal vor, dass Sie auf einer relativ trockenen Autobahn oder Bundesstraße ohne Schneefall ein Streifahrzeug sehen, ja, wo plötzlich streut. Das sind also Vorbeugemaßnahmen, die müssen dann einfach streuen, bevor dann Unfälle passieren. Was wir auch noch messen, was wir aber nicht sehen können, sind die Temperaturen im Erdboden drin. Da messen wir von 15, 5, 20, 50 und 100 Zentimeter. Das dient in erster Linie wieder agrarmetrologischen Zwecken, aber auch, sage ich mal, der Bauindustrie. Man weiß, ab minus 5 Grad sollte man nicht mehr Betonierarbeiten durchführen. Und da haben wir also auch viele Kunden im sogenannten Warnmanagement drin, die von uns dann informiert werden und sagen, Leute, jetzt haben wir das erreicht, ihr könnt nicht mehr weitermachen. Eine weitere wichtige Messgröße ist ja der Wind. Der ist in verschiedenen Höhen unterschiedlich. Am Boden wird logischerweise der Bodenwind gemessen und später, wie wir sehen werden, mittels des Wetterballons auch der Höhenwind. Wir messen hier in Stuttgart oder wie in allen Wetterwarten auch den Bodenwind in 10 Meter über Grund. Ja. Und einmal, das ist also noch ein herkömmlicher Windmast, wo wir hier haben. Wir messen auch in 13 Meter Höhe, weil wir ein bisschen ansteigendes Gelände haben, ja, hier zum Robert-Bosch-Krankenhaus drüber. Und bei der Windmessung braucht man eine 10-fach-Entfernung zu Hindernissen. Das heißt, wir müssen hier den Windmast auf 13 Meter setzen, das Schalenkreuz Anemometer. Es ist noch ein herkömmliches. Man ist ja jetzt schon in Betracht, die Windmasten umzurüsten. Mit Ultraschall kann man den Wind jetzt auch schon messen. Aha. Ja, mit so Ultraschall. Nicht so ganz klar, wie das funktionieren soll. Ja, das hängt durch die Vorwärtsbewegung der Luftströme, ja, zusammen. Man kann das Doppler-Effekt mehr oder weniger. Genau. Ja. Und ja, das ist also das, was die Zukunft sein wird. Mhm. Hier wird es noch mit dem alten Schalenkreuzanemometer nach dem alten Prinzip. Die Luft bewegt sich, das wird hineingedrückt und durch einen Windgeber sind wir also in der Lage, einmal das sogenannte 10-Minuten-Mittel praktisch zu errechnen oder dann auch die Böigkeit des Windes, also einzelne Böen. Ja. Windrichtung durch die Windfahne, das heißt also, wenn es heißt, so wie heute Westwind, auflebender Westwind, dann kommt der Wind aus West und die Luft fließt praktisch in die entgegengesetzte Richtung, in dem Fall nach Osten ab. Und ja. Und wir kommen zu einer ganz anderen Größe, der Sichtweitenmessung. Der DF20, Dekreane 20, das Neueste, was es beim Wetterdienst gibt. Man hat es vielleicht in ähnlicher Ausführung schon mal an der Autobahn A8 gesehen. Ja. Ich habe mich immer gewundert, wenn es geheißen hat, ja, SWR warnt, findet auf der Albhochfläche Sichtweiten unter 50 Meter. Das muss doch einer an der Autobahn stehen. Nein, das wird automatisch gemessen. Das Messprinzip ist sehr physikalisch sehr kompliziert. Ich sage es vielleicht mal so. Wir messen die Sichtweite hier auf dem Prinzip der sogenannten Vorwärtsstreulichtmessung. Ja, das ist ein furchtbares Wort und genauso kompliziert ist es auch. Wenn wir mal hierher stehen, da sehen wir einen Sender mit einer ganz grellen Lampe drin. Das ist ein gebündelter Halogenstrahl und diese Lampe wird praktisch das Licht auf den Weg geschickt zu unserem Empfänger. Und jetzt passiert also Folgendes: auf dem gut einen Meter provozieren wir praktisch eine Streuung einmal über Kreuz zum Erdboden runter. Also auch selbst wenn wir jetzt hier stehen, sind wir Hindernisse. Das heißt, ein Sichtrückgang in Stuttgart ist vorprogrammiert. Und auf der anderen Seite diagonal hinaus in die Atmosphäre. Und durch die Umsetzung des Gerätes sind wir also in der Lage, detailliert in 25 Meter Schritten die Sichtweite wiederzugeben, von niedersten Nebelbereich von 25 Meter hoch bis 70.000 Meter. Das muss man sich mal vorstellen. Man hat diese Geräte noch nicht, soll aber kommen, die Transmissometer an den Flughäfen, ja, wo also praktisch die AVR, die Landebahnsicht uns wiedergeben, und es wird nicht lange dauern, dann werden diese Geräte dort auch zum Einsatz kommen. Die nächste wichtige Größe ist der Niederschlag, Niederschlagsmenge und Art. Für die meisten von uns reicht es wahrscheinlich zu wissen, ob es regnet, ob es stark regnet. Millimeter pro Tag müssen wir, glaube ich, weniger wissen. Aber für Klima- und Wetterbeobachtung sind natürlich exakte Messwerte über Menge, Art und Verteilung des Niederschlags über den Tag essentiell. Ja, die Niederschlagsmessung, ganz wichtig. Da haben wir eines der modernsten Geräte, wo es in Europa gibt, das sogenannte Pluvio Ott. Niederschlag wird in 1 Meter über Grund gemessen, eine Auffangfläche von 200 Quadratzentimeter. Und der Regenmesser funktioniert nach einem sogenannten Wägeprinzip. Das heißt also, der ist nach oben offen. Da können wir jetzt sagen, da verdunstet was. Das ist aber völlig egal, ob da was verdunstet oder nicht, weil so wie ein Regentropfen oder eine Schneeflocke oder ein Graupel oder ein Hagelkorn reinfällt, wird es gewogen, weil unten unter der Stellfläche vom Auffangbehälter ist eine Waage. Und jetzt kommt das Sensationelle, wir können in Hundertstel den Niederschlag messen. Also wenn jetzt nichts gefallen ist, zum Beispiel 0,00 oder wenn ein extrem starker Schauer war 1,34, und das sind Minutenwerte. Das heißt, ich habe 12... Gramm pro Minute oder Das sind Millimeter oder Liter. Schon umgerechnet, das ist schon umgerechnet. Das ist schon, wird direkt umgerechnet. Dann haben wir einen Stundenwert, dann haben wir in 3 Stunden 6, 12 und dann das, was wir kennen, die 24-stündige Niederschlagsmenge. Und wenn es dann heißt, ja, Stuttgart-Schnarrenberg gestern 48,6 Liter oder Millimeter pro Quadratmeter, dann ist es hier mit diesem Pluvio Ott gemessen. Zur Kontrollmessung dient noch der alte Hellmann, ein konventioneller Niederschlagsmesser, auch 200 Quadratzentimeter Auffangfläche. Da gibt es noch das alte Messglas, wo man dann praktisch über eine Kanne das rauslittern muss, ja, so wie man das über 50 Jahre praktisch gemacht hat. Und das machen wir eigentlich nur noch zur Kontrolle. Es könnte ja mal sein, dass wir einen Stromausfall haben oder was auch immer. Dann haben wir immer noch unseren alten konventionellen Niederschlagsmesser. Ja, dann gibt es ein Gerät, das ersetzt eigentlich den Menschen mehr und mehr. Das ist unser sogenannter Laser-Niederschlagsmonitor. Mit diesem Laser-Niederschlagsmonitor kann man Aussagen über die Art der Niederschläge machen. Also das, was früher der Wetterbeobachter an den Stationen beobachtet hat, ja, macht dieses Gerät. Und zwar haben wir rechts einen Sender, einen Empfänger auf der linken Seite und für unser menschliches Auge leider nicht sichtbar ist ein Infrarotbereich geschaltet. Das heißt also, der existiert Tag wie Nacht, 24 Stunden am Tag. Wenn jetzt Niederschlag auftritt, fällt er praktisch durch diese Lichtschranke durch und hinterlässt einen Schatten. Und aufgrund der Dauer des Schattens kann das Gerät für uns lokalisieren, war das jetzt flüssiger Niederschlag oder fester unflüssiger Niederschlag. Und Tropfengröße vermutlich bestimmen? Tropfengröße, das können wir mit dem anderen Gerät noch bestimmen. Man kann aber, jetzt sage ich mal, nachdem mal ein Beispiel, ein Hagelkorn von 1,5 cm Durchmesser hat, eine 6-mal höhere Fallgeschwindigkeit als ein gleich großer Regentropfen. Also für uns ist wichtig, Art des Niederschlages, ob das nur flüssig war, flüssig und fest oder dann letztendlich nur fester Niederschlag. Und da hinten, da steht, da gehen wir mal rüber, da steht noch ein altes Gerät, das wird demnächst wegkommen, das ist das sogenannte Kroneis, das ist ein sogenannter Niederschlagsgeber. Dieser Niederschlagsgeber hat einen Drucksensorknopf in der Mitte, relativ großzügig, ist auch schon relativ alt, so 20, 25 Jahre, das gibt es heute gar nicht mehr. Und wenn jetzt da ein Tropfen drauf fällt, dann wird er sofort registriert. Das heißt, mit diesem Gerät kann man Beginn und Ende von Niederschlagszeiten registrieren und auch eine sogenannte Tropfengröße kann man auch noch ableiten. Hier oben drauf diese Krone, hat mit dem Namen Kroneis gar nichts zu tun. Das ist ein Schutz für Vögel, dass da jemand drauf sitzt. Weil wenn da ein Vogel drauf sitzt, dann haben wir sofort einen Impuls. Klar, ne? Logisch, ja. Zusätzlich zum Niederschlag, der die fallende Menge über einen bestimmten Zeitraum misst und damit Tagesniederschlag errechnen lässt, gibt es natürlich auch noch die Notwendigkeit im Winter, die Schneehöhe zu bestimmen. Und zwar insbesondere die Schneehöhe des liegen gebliebenen Schnees. Ist ja eben was anderes als der gefallene Neuschnee an einem bestimmten Tag. Was ganz neu ist beim DWD, ist ein sogenannter Schneehöhensensor. Wir können also, früher hat man das von Menschenhand gemessen, mit einem ganz normalen Meterstab, ja, in ganzen Zentimeter. Heute ist man in der Lage, mit einem Gerät das zu messen. Und zwar, wir haben, das sieht aus wie eine Lampe, ja, ist ungefähr, ja, 2,5 Meter hoch. Und da liegt drunter im Winterhalbjahr ein weißes Schneebrett. Und wenn jetzt der Schnee kommt, bleibt der Schnee hoffentlich dann auch auf dem Brett liegen. Und mit einem Ultraschallsensor ist man in der Lage, man kennt das ja aus der Medizin, mit Ultraschall kann man Gegenstände durchleuchten und Aussage auf ihren Inhalt machen. Und genauso ähnlich funktioniert das hier. Wenn es jetzt zu schneien beginnt, bleibt der Schnee praktisch auf dem Schneebrett liegen. Und unser Ultraschall kämpft sich praktisch durch eine Abstands- und Laufzeitmessung durch die sich bildende Schneehöhe hinweg und kann uns in exakten Zentimetern dann die Schneehöhe wiedergeben. Bis in 2-3 Jahren soll man sogar so weit sein, dass man dann die Schneehöhe Gesamt- und Neuschnee aufgrund der Dichte unterscheiden kann. Aber das ist nur Zukunftsmusik, aber man kann den Schnee heute schon vollautomatisch messen. Hier sind, glaube ich, ein paar Kommentare zum Thema Wolken angebracht. Zunächst mal ist es so, dass das Wettergeschehen, abgesehen von Höhenwinden, dass das Wettergeschehen vor allem in der untersten Schicht der Atmosphäre stattfindet, in der sogenannten Troposphäre. Die geht bis 10, 11 Kilometer Höhe. Da ist dann die sogenannte Tropopause und die Stratosphäre fängt jenseits dieser Höhe an. Wolkenbildung insbesondere passiert eben in der Troposphäre. Die Wolken werden klassifiziert in einem quasi zweidimensionalen Schema. Zum einen die Wolkenart und zum anderen die vertikale Orientierung. Es gibt Wolken im sogenannten obersten Stockwerk, also sehr hoch in der Troposphäre, die sogenannten Cirro- oder Cirrus-Wolken. Es gibt Wolken, die im mittleren Stockwerk zu finden sind, die Alto-Wolken. Und es gibt dann eben die Wolken im untersten Stockwerk, die haben keine Vorsilbe. Und es gibt eben Wolken, die alle diese Stockwerke durchkreuzen können, die nennen wir dann Nimbo. Und es gibt jetzt eben, wie gesagt, neben dieser vertikalen Klassifizierung noch die Wolkenarten. Da gibt es eine ganze Reihe. Die wichtigsten Arten sind die Stratus- und Cumuluswolken. Cumuluswolken entstehen durch aufsteigende Luft, die dann auskondensiert, haben wir vorhin bei der Feuchte diskutiert. Und Stratuswolken entstehen insbesondere durch Aufgleitbewegungen. Wenn warme Luft auf kalte Luft aufgleitet, dann entsteht dadurch mehr oder weniger Nebel bzw. eben Wolken, weil eben die Luft abkühlt und die maximale Feuchte erreicht wird. Wenn man also quasi tiefe Cumuluswolken hat, heißen die Cumulus. Wenn man mittelhohe Schichtwolken hat, heißen die Altostratus. Wenn man hohe Schichtwolken hat, heißen die Cirrostratus. Und wenn man sehr hohe, sehr mächtige, die Stockwerke durchkreuzende Cumuluswolken hat, nennt man die eben Nimbocumulus oder in diesem Fall Cumulonimbus, CB. Und das ist eben, sind die Gewitterwolken. Die sind natürlich insbesondere in der Luftfahrt gefürchtet. Zu guter Letzt noch ein Kommentar zu den Achteln. Aus einem mir nicht bekannten historischen Grund wird die Himmelsbedeckung nicht in Prozent gemessen, sondern in Achtel. Da gibt es auch entsprechende Symbolik dafür, also mit ausgefüllten Kreisen und so. 4 Achtel wäre also 50% Bedeckung. Es gibt da noch so Abkürzungen wie Broken, Scattered und so weiter. Aber die präzise meteorologische Angabe sind Achtel. Strahlungsmessungen, kurzwellige und langwellige Strahlung gemessen wird. UV, Infrarot, oder? Was ja, nicht ganz so spezifisch ist es nicht. Langwellige und kurzwellige Strahlung, wo also aus dem Weltall auf uns einströmt. Wir messen zu einem die direkte Sonneneinstrahlung, das ist unser sogenannter Sony, ein Sensor, wo also auf die Sekunde genau akribisch die direkte Sonneneinstrahlung praktisch auffängt. Früher gab es da die Campbell-Stokes-Geräte mit diesen Vollglaskugeln, wo dann praktisch die Sonnenenergie gebündelt worden ist und in einen Streifen hinter praktisch ein Loch reingebrennt hat, ähnlich wie bei einer Lupe. Heute hat man das nicht mehr, heute macht man das mit einem Sensor und hat dann am Tagesende, also um 24 Uhr, exakte Aussagen, zum Beispiel 12 Stunden, 48 Minuten und 37 Sekunden war die Sonnenscheindauer. Soweit ist man heute schon. Dann messen wir hier auch die Globalstrahlung. Wie der Name schon sagt, ist alles das, was vom Weltall auf uns einstrahlt. Und die Globalstrahlung ist momentan eine sehr gefragte Größe von Strahlungseinheiten. Ich sage jetzt nur mal Thema Solarenergie. Wenn sich jemand Solarzellen installieren möchte, machen wir auch Aussagen vom DWD, ob sich das in einer gewissen Region in Baden-Württemberg in Bezug jetzt auf die direkte Einstrahlung der Sonne oder auch diese Globalstrahlung für jemand rentiert oder nicht. Das heißt also, die Globalstrahlung erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Und für Forschungszwecke werden auch hier noch gewisse diffuse Strahlungen gemessen. Da gibt es dann einen Sensor, wo praktisch abgeschattet ist. Da stellt sich alle 2-3 Tage mit dem Sonnengang praktisch dann dieser Abschattungsring nach. Und wie gesagt, das benutzt der DWD ausschließlich für Entwicklungen und Forschungen einerseits, ne? Die diffuse Strahlung. Schlussendlich misst der DWD in seinem Klimagarten auch noch verschiedene andere Werte in Zusammenarbeit mit der Uni Stuttgart und der Uni Hohenheim, diverse Forschungsprojekte. Es wird auch die Radioaktivität im Boden und im Niederschlag gemessen. Und laut Aussage von Michael Gutwein sind die Messwerte noch nicht wieder auf den Wert von vor Tschernobyl zurückgekehrt. Wetterstationen und Wetterwarten des DWDs sind natürlich auf dem Festland angelegt. Wir werden nachher hören, wie viele es da insgesamt gibt und wie das Ganze organisiert ist. Aber es gibt natürlich auch noch die Notwendigkeit, die Temperatur des Wassers und die Wetterverhältnisse über Meer zu messen. Wie wir alle wissen, hat die Wassertemperatur erhebliche meteorologische und klimatische Auswirkungen. Das heißt, ein Wissen über den Temperaturverlauf im Meer ist sehr, sehr wichtig. Michael Gutwein. Und dann gibt es Bojen, die also in Ost- und Nordsee und auch auf Teilen des Atlantiks praktisch ausgesetzt worden sind. Und da kann man also erstens mal das Wetter messen direkt über dem Wasser. Ja. Und dort kann dann auch unter Hinzuzug von Schiffen, ja, die unterwegs sind, auch mit der Bundeswehr, dann werden auch Ballonaufstiege, so 6 oder 18 Uhr Pilotaufstiege, bis in geringere Höhen dann gestartet. Ja. Und Wassertemperaturen sind natürlich auch wichtig für die gesamte Klima- und Wetterentwicklung. Das heißt, die zu messen ist genauso aber wichtig wie auf dem Boden. Das machen wir an Bojen generell. Also genau. Wassertemperatur ist ganz klar. Okay, damit sind wir am Ende des ersten Teils. Meteorologische Messgeräte und Verfahren. Jetzt Musik vom PodSafe Music Network und danach der Wetterballon. You like to sleep alone, and I say I miss the way you breathe. You say I get away with murder, but you know I've paid for hurting someone I can't leave behind. Do you feel something pulling you back in? Do you see again? I could be the one, I could make it up to you. Take me back, I'm the lonely boy who loves you. You say my broken heart becomes me, I say I'd sell it cheap to you. You say I should wrap all the lies I've told in $10 bills and smoke them. Money doesn't burn so clean. Do you feel something pulling you back in? Do you see again? I could be the one, I could make it up to you. Take me back, I'm the lonely boy who loves you. In diesem zweiten Teil der Episode wollen wir uns mit dem Thema Wetterballon, Wetterballonfunktion und Aufstieg beschäftigen. Michael Gutwein wird uns gleich erläutern, wie der Sensor, der am Wetterballon hängt, aufgebaut ist, wie der Ballon startet, wie schnell er steigt und so weiter. Vielleicht einige Dinge noch vorausgeschickt. Warum werden überhaupt Wetterballone verwendet? Natürlich, klar, das Wetter spielt sich ja nicht nur über dem Boden ab, wo man mit dem Klimagarten, über den wir vorhin geredet haben, die entsprechenden Werte aufnehmen kann, sondern eben auch in der Höhe. Insbesondere interessant ist eben der Druckverlauf, um Höhen, Tiefdruckgebiete zum Beispiel zu erkennen und natürlich die Positionsveränderung des Ballons, um das Windprofil über die Höhe aufzunehmen. Der Wind ist in der Höhe oft anders, meistens stärker als am Boden. Eine andere sehr, sehr wichtige Eigenschaft ist der Temperaturverlauf. Die Temperatur nimmt ja üblicherweise mit der Höhe ab, weil die Erwärmung der Atmosphäre ja durch die reflektierte Energie vom Boden stattfindet und nicht durch die direkte Sonneneinwirkung. Das heißt, unten ist die Luft normalerweise wärmer, nach oben hin wird sie kälter. Es gibt allerdings auch Situationen, wo sich das rumdreht, wo die Temperatur mit zunehmender Höhe zunimmt. Man nennt sowas dann eine Inversion. Warum ist jetzt dieser Temperaturverlauf über die Höhe so wichtig? Wir haben vorhin schon mal darüber geredet, dass Luftpakete, die wärmer sind als die Umgebungsluft, aufsteigen. Wenn also zum Beispiel die Sonne in einer Mulde ein Luftpaket aufwärmt, fängt es an aufzusteigen. Beim Aufsteigen kühlt es sich ab, weil es sich ausdehnt. Man nennt es adiabatische Abkühlung. Und die ist je nach Feuchtigkeit zwischen 0,6 und 1 Grad pro 100 Meter. Wenn jetzt die umgebende Luft aufgrund ihrer Schichtung sich schneller abkühlt als 1 Grad pro 100 Meter, dann bedeutet das, dass die aufsteigende Luft immer wärmer bleiben wird als die umgebende Luft. Was bedeutet, dass das Luftpaket immer weiter aufsteigt? Man nennt sowas eine labile Schichtung und die führt zu sehr hohen Wolken, oft zu Gewittern. Und das Gegenteil passiert eben, wenn man eine sogenannte stabile Schichtung hat, wenn der Temperaturverlaufsgradient eben geringer ist als der durch die Abkühlung stattfindende, dann wird irgendwann die aufsteigende Luft die gleiche Temperatur haben wie die Umgebung und das Luftpaket wird nicht weiter aufsteigen und damit hat sich dann üblicherweise die Obergrenze einer Wolke definiert. Das heißt, der Temperaturverlauf über die Höhe der statischen geschichteten Luft ist essentiell, um Aussagen machen zu können über Wolkenhöhe, über die Wahrscheinlichkeit von Gewittern und anderer Wetterphänomene. Jetzt aber Michael Gutwein zur Sonde und zum Ballonaufstieg. In Deutschland gibt es 9 Aufstiegsorte zwischen Schleswig und Oberschleißheim und 3 Aufstiegsorte, unter anderem wir in Stuttgart, auch in Essen und Oberschleißheim, starten diese Ballonaufstiege seit einigen Jahren vollautomatisch mit einem sogenannten Auto-Launcher. Das ist ein Radiosondenaufstiegsgerät der Firma Vaisala in Finnland. Ja, und das Einzige, was der Mensch eigentlich noch an diesem Gerät machen kann, ist eine sogenannte Betreuung oder Wartung. Ja. Und dann, was auch noch gemacht werden muss, ist eine Bestückung. Das heißt also, diese Sonden müssen natürlich auf ihre Tauglichkeit überprüft werden. Das macht zunächst mal der Mensch. Und dann werden nachträglich noch einmal 2 Überprüfungen von diesem Auto-Launcher vollautomatisch durchgeführt. Wir bestücken in der Woche 2-mal. Wir können das Bestückungsrad 24 Sonden mit Ballone legen. Das heißt also, wir fliegen in der Regel 2 Aufstiege am Tag, mittags um 12 und nachts um 0 Uhr. Und das heißt, wir könnten, wenn nichts Außergewöhnliches wäre, 12 Tage ohne menschliches Zutun fliegen. Aber das ist die Theorie. Die Praxis sieht anders aus. Zum Beispiel wie jetzt gestern, wo diese Starkniederschläge waren, wurde von der Zentrale ein Zusatzaufstieg um 6 Uhr in der Frühe angefordert. Und dann wird das System direkt von Schleswig automatisch gesteuert. Und soweit ist die Technik heute. Und die Schleswiger veranlassen dann hier in Stuttgart praktisch einen dritten Ballonaufstieg oder um 18 Uhr einen vierten. Ja. Wir fliegen die Wetterballone mit Helium seit 2 Jahren. Früher ist man mit Wasserstoff geflogen. Erst seit 2 Jahren? Ja, erst seit 2 Jahren. Haben jetzt solche Heliumsbündel, wo das Gas praktisch direkt in den Autolauncher zugefügt wird. Und man muss sich jetzt so vorstellen, das Bestückungsrad ist bestückt, das ist alles fertig. Und eine Stunde vor Aufstieg beginnt der Autolauncher sich selbst vorzubereiten. Das heißt, zunächst einmal wird die Batterie, die ja zur Datenübertragung unablässlich ist, die wird gewässert. Das geht auch vollautomatisch. Da ist unten so eine Vorrichtung dran. Da wird das Batteriewasser rein gedrückt, eine Dreiviertelstunde vorher, wo das ist. Da wird die Sonde in sich auch nochmal getestet. Und das ist jetzt mal so eine Sonde. Da sehen wir jetzt mal das Innenleben. Da, wenn man ganz hier reinguckt, ist so ein kleines Dosendruckbarometer drin, wo man den Luftdruck misst. Ja. Hier haben wir die Antenne für die Datenübertragung. Ohne das funktioniert es nicht. Dann haben wir hier ganz wichtig, damit Flugsicherung und wir wissen, wo befindet sich der Ballon, eine GPS-Antenne. Und wir haben hier praktisch den Messfühler, vorne die Temperatur und dann die vier Feuchteblättchen zur Registrierung der relativen Luftfeuchtigkeit. Das heißt, wir messen Druck, Feuchte, Temperatur und über die Positionsdrift den Wind. Richtig, genau so. Höhenprofil quasi jeweils. Und so gehört das, wird da praktisch zusammengestöpselt und dann ist das Ding so drauf. Und wichtig ist, die Sonde, früher ist man mit so Reflektoren, sogenannten Targets geflogen. Radarreflektoren. Also, genau. Das macht man heute nicht mehr, braucht man auch nicht mehr, weil die Sonden ganz anders aufgebaut sind. So eine Sonde hat übrigens ein Gewicht mit Batterie von 230 Gramm. Und viele Leute fragen immer, wie kommt sowas wieder zum Erdboden zurück? Ganz einfach, in den Ballon, der beim Start ungefähr einen Durchmesser von 1,5 Meter hat, ist integriert ein Fallschirm. Und wenn die Steighöhe erreicht worden ist von unserem Wetterballon, dann verreißt es ihn durch den abnehmenden Luftdruck, dehnt sich der Ballon um ein X-faches aus. Auch da vielleicht ein kleiner Wert, so 17 bis 20 Meter hat er da im Durchmesser. Dann verreist ihn und irgendwo kommt dann in Baden-Württemberg diese Sonde wieder runter. Meistens am Fallschirm. Wir haben auch schon erlebt, dass das ohne Fallschirm kam. Und dann kann natürlich auch 230 Gramm können, also durchaus ein Riss in der Autoscheibe oder sonst irgendwo einen kleinen Schaden verursachen. Ja. Letztes Jahr haben wir zwei solche Schadensmeldungen gehabt. Die Steiggeschwindigkeit muss ganz akribisch eingehalten werden. Das heißt, die Füllmenge von Helium ist vorgeschrieben. Wir fliegen in der Minute 300 Meter. Und pro Sekunde. Richtig, weil vor allen Dingen bis in eine Höhe von 12 Kilometer, wo unser Flugverkehr sich abspielt, ist natürlich ganz wichtig. Die Flugsicherung weiß durch die GPS, wo sich unser Ballon befindet und aus Sicherheitsgründen wird immer praktisch eine Minute, sprich 300 Meter unterhalb des Ballons gesperrt und zwei Schichten drüber. Das heißt, unser Ballon ist praktisch immer einen knappen Kilometer im gesicherten Bereich. Ja. Ist er dann 300 Meter gestiegen, wird unten wieder freigegeben und die nächste Höhe wird dann praktisch abgesperrt. Ja, die Aufstiegszeit, wir fliegen ja durchaus in Höhen bis zu 35 Kilometer. Ja. Okay. Dauert so, je nach Wetterlage, wie bewegt es oben zugeht, so 1,5 bis 2 Stunden. Und dann haben wir praktisch den Platzzeitpunkt erreicht und dann kommt die Sonde, wie gesagt, am Fallschirm zurück. Liefert uns aber auch noch Daten während des Abstiegs. Ja. Mhm. Die werden allerdings nicht mehr veröffentlicht oder zu Vorhersagen benutzt, sondern ausschließlich für Forschungszwecke, zum Beispiel in unserem meteorologischen Observatorium auf dem Hohen Peißenberg im Pfaffenwinkel in Bayern. Wir haben uns dann den Aufstieg des Ballons an sich angeschaut. Das ist tatsächlich relativ unspektakulär, weil eben alles automatisch passiert. Kurz vor der Startzeit öffnet sich bei dem Autolauncher eine Klappe und irgendwann kommt der Ballon raus. Er steigt relativ schnell, wie gesagt, mit 5 Metern pro Sekunde. Es wickelt sich die Sonde ab und das war's. Er verschwindet nach oben und man kann, wenn man ihn beobachtet, natürlich schon ein bisschen erkennen, wie der Windverlauf in niedriger Höhe ist. You're here beside me. Fly, fly, fly away. Jetzt zum dritten Teil der Episode. In diesem Teil erläutert Michael Gutwein einige Hintergründe über den Deutschen Wetterdienst, über die Erstellung des Wetterberichts, über die Aufgabe des Personals, über das Messnetz des Deutschen Wetterdienstes in Deutschland und andere Hintergrundinformationen. Der DWD ist eine Bundesbehörde. Uns gibt es seit dem 11.11.1952. Damals war das eine Entscheidung der Bundesregierung, einen staatlichen Wetterdienst einzuführen und dessen hoheitrechtliche Aufgabe es sein soll, die deutsche Bevölkerung vor anstehenden Wetterereignissen rechtzeitig zu warnen. Das steht auch genauso im Wetterdienstgesetz drin. Wir sind eine relativ kleine Behörde, unterstehen dem BMVBS, das heißt das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Ja, und wir sind bundesweit knapp 2400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die meisten haben ihren Arbeitsplatz in der Zentrale des DWDs, die ja bekanntlich in Offenbach am Main untergebracht ist. Und dass die Fläche in der Präsenz praktisch abgedeckt ist, gibt es noch 6 große Niederlassungen in Deutschland. Für Bayern ist die Niederlassung in München zuständig, dann kommen wir in Stuttgart. Für den Westen ist es Niederlassung Essen, dann das Maritime Seewetteramt in Hamburg. Und wenn man den Ausdruck noch benutzen darf, in die neuen Bundesländer ist es dann Potsdam und Leipzig. Insgesamt beinhaltet die Niederlassungen verschiedene Geschäftsbereiche. Das geht von der technischen Infrastruktur, also gerade die Unterhaltung unserer Wetterwarten und Wetterstationen. Dann gibt es den Geschäftsbereich des See- und des Flugwetterdienstes. Dann haben wir Medizin, Bio-, Agrarmeteorologie, Klima- und Umweltberatung, wo Bürgerinnen und Bürger im Falle eines Wetterschadens von uns dann auch bedient werden, was dann oftmals über Versicherungen läuft im Schadensfall. Dann natürlich ein großer Bereich, die WV, die Wettervorhersage an sich mit dem ganzen Warnmanagement, die Unwetterwarnungen, die jetzt gerade im Sommer wieder Highlights darstellen, leider Gottes. Wie viele Wetterstationen gibt es in Deutschland insgesamt? Da muss man also jetzt zunächst einmal unterscheiden in hauptamtliche Wetterwarten und nebenamtliche Wetterstationen. Der DWD unterhält ein eigenes hauptamtliches Messnetz. Das besteht momentan aus 179 Wetterwarten. Das sind also Stationen, die zum Teil mit hauptamtlichem Personal rund um die Uhr besetzt sind, wo also Wetterbeobachtung betrieben wird. Wir haben aber von den 179 bereits schon 83 automatisiert. Das sind also Stationen, die also ohne menschliche Besatzung auskommen müssen. Haben wir in Baden-Württemberg auch schon einige, Klippeneck zum Beispiel Ulm oder auch Freiburg, wenn man mal die ehemalig benannte Stationen in unserem Bundesland nennen möchte. Und der Trend wird also dahin laufen, durch das, dass der Bund immer mehr Personal einspart, wird auch der DWD von den jetzt noch 83 bemannten Wetterwarten bundesweit weiter reduzieren. Das heißt, wir werden bis ins Jahr 2015 wahrscheinlich, so wie es heute aussieht, nur noch 40 bemannte Wetterwarten zwischen Schleswig und Garmisch-Partenkirchen haben. Was sind die Aufgaben von dem Bemannungspersonal, schwerpunktmäßig Gerätewartung oder eben auch tatsächlich Wetterbeobachtung und persönliche Einschätzung? In erster Linie die Wetterbeobachtung. Es werden ja sogenannte Synop-Wetters erstellt, die dann weltweit ausgetauscht wird. Kann ich vielleicht erklären. Ja. Da werden also alle meteorologischen Parameter zusammengestellt in einem Zahlenbulletin, dann über einen Großrechner in Offenbach gesammelt. Mhm. Diese Wetter, das ist immer jede Stunde 10 Minuten vor der vollen Stunde. Und bereits 30 Sekunden später sind dann diese Wetter in einem internationalen Zahlencode praktisch für alle auf der Welt lesbar, auch dann erreichbar. Das heißt, wir umgekehrt in Stuttgart können von der ganzen Welt bereits schon 30 Sekunden später dann dieses Synop-Wetter abrufen. Und das ist natürlich eine feine Sache, vor allen Dingen, wenn man jetzt mal an die Flugmeteorologie denkt, da ist es natürlich sehr wichtig, dass man also sehr zeitnah die Daten hat. Ja. Und Wetterbeobachtung heißt dann tatsächlich, ich gucke an den Himmel und stelle fest, was haben wir für Wolken und schreibe das auf und dann klassifiziere ich das in irgendwelche Codierungssysteme, damit es eben automatisiert verarbeitbar ist. Also auf diesen Wetterwarten wird, jetzt sagen wir, das, was wir jetzt messen, gewisse Dinge vorgegeben, was man automatisch messen kann, mit Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Sonnenscheindauer, Niederschlag etc. Aber dann gibt es die zusätzlichen sogenannten Augenbeobachtungen. Die kann ich nur an bemannten Stationen durchführen. Unter anderem eine Gesamtbedeckung des Himmels. Wie viel Achtel Bewölkung haben wir? Die Sichtweite. Ja? Wir sind zwar in der Lage, mit spezifischen Sichtweitmessgeräten nicht nur an Flughäfen ganz detaillierte Aussagen über Sichtverhältnisse zu machen, aber der Mensch ist einfach, sage ich mal, auch da, wo noch bemannt ist, unersetzbar. Und die Sichtweiteschätzung, die gehört natürlich dort auch dazu. Oder auch das gegenwärtige Wetter. Regnet es jetzt an dieser Station? Haben wir Schneeverhältnisse? Ja, haben wir Gewitter? Haben wir Glatteisregen im Winter? Und. Ja. Und das sind natürlich die zusätzliche Augenbeobachtungen. Zusätzlich zu den Wetterstationen, welche Wetterdatensammlungsgerätschaften verwendet der DWD sonst noch? Also Stichwort Satellit, Flugzeug, was kann man sich da vorstellen? Ja gut, es ist natürlich so, wir außer diesem Bodenwetternetz, muss man vielleicht noch ganz kurz dazu sagen, dass außer den hauptamtlichen noch ca. 1900 nebenamtliche Wetterstationen gibt. Das sind also Messpunkte am Erdboden, die von ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürgern für uns betrieben werden. Und somit habe ich erstmal zunächst vom Erdboden flächendeckend dann natürlich detaillierte Aussagen. Ja. Aber es ist ganz richtig, das, was am Erdboden abgeht, das ist natürlich nicht das Ganze in der Meteorologie, weil unser Wetter, das wissen wir alle, spielt sich nicht nur am Erdboden ab, sondern auch in großen Höhen in unserer Troposphäre. Ja. Und deswegen machen wir auch unsere Aufstiege mit den sogenannten Radiosonden, mit den Wetterballonen, weil man muss sich das so vorstellen. Der Mensch, der kann bei schlechtem Wetter nur bis zur Wolkenuntergrenze schauen. Und unsere Satelliten, ja, die können bis zur Wolkenobergrenze schauen. Und dazwischen haben wir bei Schlechtwetter oftmals mehrere Kilometer Niemandsland und deswegen dann die Messungen dann mit unseren Radiosonden aufstiegen. Generell ist natürlich heutzutage mit Radars, mit Wetterradars, der DWD hat zum Beispiel das sogenannte konvektive Radar, den Verbund Konrad, also konvektives Radar nennt sich das. Das sind 18 Standorte von Nord- bis Süddeutschland, also überlappend, wo man also sehr gezielt, gerade jetzt in der konvektiven Jahreszeit im Sommer, Kernzellen, wenn sich Gewitter bilden, praktisch sehr frühzeitig erkennen kann, auch die Intensitäten, die Zugrichtungen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor für das Warnmanagement. Ja. Ja. Man darf, wenn man sowas macht, bei unwetterträchtigen Situationen nicht überwarnen, sonst wird man irgendwo unglaubwürdig. Aber man muss Punktwarnungen machen. Und das ist eigentlich die ganz große Kunst. Und da ist dieser Konrad für uns natürlich eine ganz massive Hilfe. Der zeigt natürlich nur die tatsächlich existierenden Zellen an und natürlich macht keine Vorhersagen. Nein, er macht keine Vorhersagen. Ja. Es ist immer das, was momentan ist. Wobei man heute auch mit anderen Modellen Simulationen machen kann. Man kann auch Vorausberechnungen machen. Die sind eigentlich auch schon ganz gut. Wenn ich jetzt, wenn der DWD einen Wetterbericht erstellt, passiert das von Hand? Passiert das automatisiert? Gibt es irgendwo einen Großrechner, der es einfach ausrechnet? Oder ist da noch viel Persönliches und Erfahrung mit drin? Das Persönliche, die Erfahrung, die wird immer dabei sein. Und das ist auch das Schöne an dem Beruf, weil ohne das geht es eigentlich nicht. Aber Sie haben es gerade eben gesagt, die Automatisierung ist natürlich so weit fortgeschritten, wenn ich jetzt mal 20 Jahre zurückdenke, da haben wir hier noch mit Lochstreifenübertragung gearbeitet. Ja, heute ist alles auf PC umgestellt, wie das überall auf der Welt ist. Ja. Und wir haben natürlich einen Großrechner, der mit Millionen von Wetterdaten der letzten Jahrzehnte gespeichert ist. Der DWD macht, kann man nebenbei mal sagen, seit 1901, also schon vor dem Reichswetterdienst, ja, wurden also meteorologische Daten in Deutschland gesammelt. Das heißt, man kann auf eine über 100-jährige klimatologische Reihe zurückführen. Der Großrechner in Offenbach hat diese Daten drin und er rechnet also täglich ein sogenanntes deutsches Modell, das GME. Das gleiche wird in anderen europäischen Ländern gemacht oder auch die Amerikaner. Und dieser Computer wird also nicht nur mit aktuellen Wetterdaten gespeist, ja, die natürlich von großer Wichtigkeit sind, sondern auch mit langjährigen Daten. Mhm. Da spielt zum Beispiel auch die Intensität des Golfstromes eine Rolle, dann die Verlagerung von Packeis am Pol. Mhm. Und alles dieses sind Berechnungen, wo uns dann dieser Computer praktisch simuliert. So war zum Beispiel jetzt 1966 eine ähnliche Wetterentwicklung und das und das könnte wieder daraus entstehen. Ah, okay. Diese Modelle werden natürlich immer besser, aber letztendlich muss der Meteorologe dann das glückliche Händchen haben, um dann die zeitliche Zuteilung auf die nächsten 3, 4, 5, 6, maximal 7 Tage dann zu machen. Ja. Das funktioniert beim DWD so, dass also alle Regionalzentralen, so heißen die Orte, wo die Vorhersagen erstellt werden, in Deutschland mit der zentralen Vorhersage in Offenbach verbunden sind. Und da gibt es also am Vormittag mehrere Konferenzen, wo also praktisch die Zentrale ihre Einschätzung für Deutschland vorgibt, ja, und dann der jeweilige Meteorologe in München oder Hamburg oder wo auch immer dann seine Einschätzung dazugeben kann. Und dann gibt es sogenannte Standardgebietswettervorhersagen. Das gibt es zunächst mal für ganz Deutschland und dann wird es also sehr regional heruntergebrochen, also zum Beispiel jetzt in Baden-Württemberg auf die Region Stuttgart oder auf Oberschwaben oder auf den Südschwarzwald, um nur mal einige zu nennen. Mhm. Und da hat also immer noch die Entscheidungsgewalt, sage ich mal so, der Meteorologe vor Ort bei uns hier in Stuttgart. Mhm. Und der arbeitet aber quasi mit den Ergebnissen, die der Großrechner ausspuckt. Der guckt sich nicht selber die Satellitenbilder an und liest selber die Statistiken von der Stuttgarter und der Freiburger und der Karlsruher Radiostation. Ja, doch, das gehört dazu. Also das muss man auf jeden Fall machen. Man darf sich nicht nur das, was auf dem PC jetzt drauf einzuflackert, ja, mit Modellrechnungen, sich da hundertprozentig drauf verlassen oder auf Satellitenbilder gucken, auf einen riesen Plasmabildschirm. Damit ist es nicht getan. Also man muss sich sonst selbst schon noch ein bisschen sachschlau machen. Ja. Mhm. Man muss auch mal in Höhenwetterkarten reingucken. Ja. Was machen die anderen? Wie sieht es aus? Und durch langjährige Erfahrung kann man dann sein persönliches Erfahrungsgefühl damit einbringen und dann passt es eigentlich ganz gut. Der Satellit gibt uns eigentlich nur ein Wolkenbild, Infrarot oder visuell. Und richtig, das war's. Das war's. Mehr haben wir nicht. Mhm. Okay. Welche Rolle spielen die Wetterstationen zum Thema Klimabeobachtung? Wir haben ja gerade über den Wetterbericht schwerpunktmäßig geredet. Ich denke mal, die Wetterstation hat eben auch den Zweck, die langjährige Klimastatistik mit Daten zu befüllen. Ja gut, erstens mal ist es regional ja unterschiedlich, unser Wetter, unsere Witterung und unser Klima. Deswegen hat man ja auch die große Anzahl von Wetterwarten. Und wenn ich jetzt mal hier im Land Öhringen mit Konstanz vergleiche, sind das natürlich zwei Paar Stiefel. Ja. Und ich sag mal, je länger wir Messreihen haben vor Ort, desto mehr kann man natürlich aussagen über eine Trendveränderung oder sprich letztendlich klimatische Veränderungen an einem Ort in Baden-Württemberg Aussagen machen. Und das ist für uns also ganz wichtig. Man kann jeden Monat vergleichen, ja, in alle meteorologische gemessenen und beobachteten Parameter, ja. Und wenn wir jetzt gerade vielleicht davon sprechen, ganz wichtiges Standbein des DWDs sind die sogenannten phänologischen Beobachtungen. Mhm. Phänologie kommt aus dem Griechischen und heißt die Lehre der Erscheinungen. Mhm. Und da gibt es in Deutschland rund 1350 phänologische Beobachter. Mhm. Und die machen nichts anderes, als während der Vegetationszeit jährlich wieder eintretende Stadien an Pflanzen, zum Beispiel Blühbeginn oder Reifedaten oder Laubverfärbungen, Blattfall zu beobachten. Und mit diesen phänologischen Beobachtungen kann man natürlich zusätzlich zu diesen meteorologischen Messwerten, die wir über Jahrzehnte haben, wenn ich jetzt gerade in der Phänologie gewisse Pflanzen in einer Jahreszeit zugrunde lege, kann ich natürlich sagen, okay, das Frühjahr setzt früher ein, Bezug Haselnussblüte oder Blattfall bei der Stieleiche, das kommt einfach ein bisschen später. Und die Erkenntnis bei uns, nicht nur in Baden-Württemberg oder bundesweit, ist einfach so und jeder spürt es, die Winter werden kürzer, weil Frühjahr kommt Bilder. Und die Sommer beginnen auch früher, ja, wobei sie früher enden, weil einfach Früchte früher reif sind durch die mehr größere Wärme, wo wir haben. Und der Herbst geht auch länger. Ja. Also das heißt, der Winter wird praktisch von zwei Seiten angeknabbert. Also Stichwort Klimaerwärmung, ne? Also ich meine ja auch hochpolitisches Thema, aber ich persönlich als Segelflieger beobachte das Wetter ja auch relativ ausführlich. Und ich behaupte einfach mal, dass die Phasen, wo man mildes, aber nicht heißes Wetter im Sommer hat, schöne 4/8, werden kürzer. Ist die Tendenz tatsächlich so oder ist das Einbildung eines pessimistischen Segelfliegers? Nee, eigentlich nicht. Wir sind ja momentan, was den ganzen Klimawandel angeht, in Deutschland in einer sogenannten Übergangsphase. Mhm. Und Klimawandel heißt ja jetzt nicht, wie viele Menschen denken, dass es also kontinuierlich wärmer wird. Klar, ja. Die Sommer werden heißer und die Winter werden immer milder. Das ist das Ziel, wo es in 40, 50 Jahren drauf rausläuft, mit Sicherheit. Aber wir werden jetzt zum Beispiel völlig normale Sommer bekommen. Das, was wir bisher dieses Jahr erlebt haben, das war ein ganz typischer Monsunsommer. Da waren keine großen Extravitäten zu beobachten, auch von der Temperatur nicht, obwohl wir schon wieder 8 Monate in diesem Jahr oder seit Dezember eigentlich deutlich zu warm gehabt haben. Ja, darf man auch nicht vergessen. Ja. Aber es wird einfach so sein, die Sommer werden auf die Sicht der nächsten 30, 40 Jahre trockener werden. Sie werden heißer werden, deutlich heißer. Nach diesen letzten 100 Jahren, wo wir gut 1 Grad Kelvin Erwärmung gehabt haben, geht also nach Berechnungen des DWDs, das sind die nächsten 50 bis 100 Jahre, durchaus nochmal um 2 bis 3 Grad Kelvin hoch. Und dieses Ausmaß ist eigentlich unvorstellbar. Das sind ja Durchschnittstemperaturen. Durchschnittstemperaturen. Also es ist, sei mal, unvergleichbar. Sowas hat es da noch nie gegeben. Und gerade in dieser Übergangszeit werden wir aber auch Winter erleben, wo schneereicher werden. Mhm. Ja, weil je wärmer es wird, desto mehr Wasserdampf kann von der Atmosphäre gespeichert werden. Und solange wir noch, sagen wir, eine Grundkälte haben, ja, solange also vom Pol immer noch was einfließen kann im Winterhalbjahr, polare oder arktische Meeresluft, haben wir auch die Chance, zumindest in den nächsten 20, 30 Jahren auch noch sehr schneereiche Winter zu bekommen. Mhm. Dann aber wird sich die Schneefallgrenze durch die zunehmende Erwärmung sukzessive nach unseren Berechnungen bis ins Jahr 2050 auf über 1500 Meter über NN zurückziehen. Das heißt, Skiliftbetreiber auf Alp und einschließlich Feldberg können dann Sommerrodelbahnen aufstellen oder sonstiges. Ja. So, damit sind wir auch schon am Ende der Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch insbesondere Michael Gutwein für die Gastfreundschaft und die Erläuterungen. Falls ihr uns eure Meinung zu der Episode oder anderweitiges Feedback mitteilen wollt, per E-Mail an feedback@omegataupodcast.net. Idealerweise könnt ihr uns euer Feedback als selbst aufgenommenes MP3 schicken, dann können wir das in der nächsten Episode mit einbauen. Würde uns freuen, da so einen kleinen Dialog mit Ergänzungen, Meinungen und so weiter im Laufe der Zeit zu erstellen. Okay, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert als Creative Commons mit der Creative Commons Non-Derivative License Version 3.0. Bedeutet, ihr dürft den Content weiterverwenden, aber nur für nicht kommerzielle Unternehmungen. Ihr dürft ihn nicht verändern, ihr müsst angeben, wo ihr es her habt, also omegataupodcast.net. Und ihr dürft kein Geld damit verdienen. Genaueres gibt es unter creativecommons.org. Musik ist aus dem Podsafe Music Network unter music.podshow.com. Und weitere Informationen zum Podcast gibt es unter www.omegataupodcast.net. Wir freuen uns außerdem über jede Art von Feedback, positiv oder negativ, schriftlich oder als selbst aufgenommenes MP3 an feedback@omegataupodcast.net. Danke fürs Runterladen und Zuhören. Cause I couldn't have gone the first time alone. And soon you'll be moving home.